بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين im Namen Allahs des Gnadenvollen des Gnädigen beginnen wir والصلاة والسلام على نبينا محمد الله Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad dem Gesandten Allahs dem Auserwählten dem letzten aller Propheten Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit sei auf ihm und auf all denjenigen die auf seine Fußstapfen treten bis an den Tag in dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir haben beim letzten Mal über die Zakat für die Vierfüßler unter dem Vieh gesprochen. Und heute werden wir inshallah ta'ala über zwei weitere Arten von Mal, die zakatpflichtig sind, sprechen. Einmal kurz über die Ernte und dann etwas ausführlicher über Gold und Silber und heutiges Geld. Zunächst einmal über die Ernte. Grundlage für die Zakat-Pflicht hinsichtlich der Ernteerträgnisse ist die Aussage Allahs Azza wa Jal. Ich übersetze sie oder lese direkt sie in der übersetzten Sprache vor, um keine Zeit zu sparen. Das ist Ayah 141 aus Surah Nummer 6. Und er ist es, der Gärten mit Spalieren und ohne Spaliere entstehen lässt, sowie Palmen und sonstige Pflanzen mit unterschiedlichen Erntesorten und Öl- und Granatäpfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil. Doch seid nicht maßlos, er liebt nicht die Maßlosen. Der entscheidende Teil an dieser Aya ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, was übersetzt sinngemäß bedeutet, entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil. Das ist eine sogenannte Mujmal-Aussage, das heißt eine Aussage, die nicht in jeder Hinsicht eindeutig ist. Insofern bedarf sie noch weiteren Überlieferungen, entweder über den im Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um näher zu verdeutlichen, ob hiermit alle Arten von Ernteerträgnissen gemeint sind oder ob nur ein Teil davon gemeint ist. Deswegen stellt sich die Frage, für welche Art von Ernteerträgen ist die Zakat-Pflicht? Es gibt Dinge, über die Gelehrten rahimahumullah ta'ala sich einig sind. Dazu gehören Dinge wie Trauben, Datteln, Weizen, Gerste und anderes von Ernteerträgnissen. Aber das sind Beispiele für Dinge, über die sich die Gelehrten rahimahumullah ta'ala einig sind, dass sie unter diese Aussage Allahs azza wa jal fallen. Datteln zum Beispiel war in Medina gang und gäbe und deswegen besteht darüber auch keine Meinungsverschiedenheit. Die Frage ist nur, welche Art von Ernteerträgnissen fallen auch unter diese Ayah? Und da merken wir uns grundsätzlich, alle Ernteerträgnisse, die per Hohlmaß gemessen werden. Alle Ernteerträgnisse, die per Hohlmaß gemessen werden. Hohlmaß auf Arabisch heißt Kail. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu gesagt hat, für unter 5 Wasq braucht man keine Zakat entrichten. Und Wasq ist eine Art Hohlmaß. Und ein Wasq sind 60 Sa', das ist ein weiteres Hohlmaß. Ein Sa' besteht aus 4 Mudd und das ist auch ein Hohlmaß. Und ein Mudd sind 2 Hände voll eines, also 2 Hände, wenn sie nebeneinander gelegt werden, eines erwachsenen, durchschnittlich großen Menschen, dessen Hände weder, dessen Finger weder weder eingezogen noch ausgespreizt sind. Und dieser Mudd, also insgesamt sind es dann 300 Sa'. Und wenn du es in, Entschuldigung, 300 Sa' und wenn du die 5 Wasq sind 300 Sa' und wenn du 300 Sa' umrechnen möchtest in Mudd, dann hast du 1000 200 Mut und dann weißt du, und das ist ein Hohlmaß. Und das Besondere am Hohlmaß ist eben, erstens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erwähnt hat, aber das Besondere daran ist, dass ein Hohlmaß unabhängig von seinem Gewicht ist. Und die zweite Sache ist, es macht einem das Leben einfacher und das zeigt, dass die Scharia, wenn sie Dinge verantwortet, dann ordnet sie Dinge an, die auch jedermann umsetzen kann. Denn nicht jeder Mensch hat eine Waage, wenn man das vom Volumen, vom Gewicht abhängig machen würde. Und deswegen das vom Mudd, vom Keil, vom Hohlmaß abhängig zu machen, ist eine Vorschrift, die jeder Mensch mit seinen beiden Händen grundsätzlich umsetzen kann. Und wenn es nicht seine eigenen Hände sind, weil sie zu groß oder klein sind, findet man andere, die einem dabei helfen können. Und deswegen, weil der Prophet ﷺ hier von Wasq gesprochen hat, was eine Art Hohlmaß ist, ist das die Bedingung für die Ernteerträge. Es interessiert uns also nicht, ob man diese Ernteerträge aufbewahren kann oder nicht aufbewahren kann. Das ist für uns unerheblich. Entscheidend ist für uns, dass es in per Hohlmaß gemessen wird. Genauso interessiert uns auch nicht, ob das als Grundnahrungsmittel verwendet wird oder auch nicht als Nahrungsmittel verwendet wird. Also egal, ob es als Grundnahrungsmittel oder Nahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, damit meine ich zum Beispiel Weizen. Und als Nahrungsmittel meine ich damit zum Beispiel Gewürze. Und auch wenn es kein Nahrungsmittel ist, wie zum Beispiel Medikamente, die aus Ernteerzeugnissen gewonnen werden. Insofern haben wir die entscheidende Bedingung, dass es Ernteerzeugnisse sind, die per Hohlmaß gemessen werden. Alles andere, was nicht per Hohlmaß gemessen wird, wie zum Beispiel Äpfel oder Tomaten, oder Erdbeeren oder Wassermelonen. All diese Dinge werden in der Regel per Gewicht gemessen und sind deswegen nicht Zakat-pflichtig. Genauso wie wir, als wir über die Tiere gesprochen haben, gesagt haben, es gibt einen Nisab, genauso gibt es auch für die Ernteerzeugnisse einen Nisab. Und den haben wir gerade gehört im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, für unter 5 Wasq braucht man keine Zakat entrichten. Insofern, und das war die Angabe, die ich vorhin gemacht habe, die 300 Sa', das ist die Mindestmenge, die man besitzen muss, damit man Zakat-pflichtig ist. Wir können uns noch daran erinnern, als wir über, als Beispiel, wir werden natürlich auch beim Geld und beim Gold und beim Silber darüber sprechen, aber in der Vergangenheit haben wir gesprochen, im letzten Unterricht auch über die Tiere. Und als wir über Tiere gesprochen haben, haben wir gesagt, dass wir bei den Schafen erst ab 40 Schafen Zakat zahlen müssen. Das heißt, wenn jemand nur 39 hat oder weniger, braucht er keine Zakat bezahlen. Genau das gleiche gilt für die Kamele, haben wir gesagt, da müssen zumindest 5 Kamele sein. Und bei den Kühen, Stieren und Büffeln haben wir gesagt, mindestens 30 müssen es sein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erlegt einem die Zakat erst nach bestimmten Voraussetzungen auf. Dazu gehört die Art des Vermögens, dazu gehört der Nisab und dazu gehört auch bei manchen Arten von Vermögen die Dauer. Wie lange also diese Art Mal, wir haben gesagt, Mal ist alles islamisch wertvolle, wie lange diese Art Mal im eigenen Besitz gewesen ist. Das spielt aber bei der Zakat für die Ernte keine Rolle, wie wir inshallah ta'ala gleich sehen werden. Aber bevor wir über die Ernte sprechen, und ab wann man die Zakat bezahlen muss, zeitlich gesehen, den Nisab kennen wir bereits. Das heißt, mit anderen Worten, in der Regel ist davon nur der Bauer betroffen. Ansonsten, wenn jemand einen Baum hat oder ein paar Pflanzen in seinem Gärtchen hat, dann wird er in der Regel nicht davon betroffen sein. Hier an dieser Stelle stellt sich eine Frage, die nicht direkt zum Thema der Zakat passt, aber indirekt schon. Das heißt, in einer Hinsicht ja, in einer Hinsicht nein. Und deswegen ist es angebracht, an dieser Stelle zu erwähnen. Und zwar, manchmal läuft man an einem Garten vorbei und an diesem Garten befinden sich Bäume und an diesen Bäumen sind Früchte, also allgemein Ernteerzeugnisse, die zakatpflichtig sind oder auch nicht. Dann stellt sich die Frage, darf man von einem fremden Baum Sachen pflücken, Äpfel pflücken und einfach essen? Mit Sicherheit nicht, da es das Eigentum eines anderen Menschen ist. Es ist haram, dass man das Eigentum eines anderen nimmt. Die Frage aber, die sich stellt, ist, wenn diese Ernteerzeugnisse heruntergefallen sind, wie bei Äpfeln zum Beispiel, oder Pflaumen oder anderen Bäumen wie Birnbäumen oder Nüsse und so weiter und so fort, Haselnüsse, da stellt sich die Frage, wenn diese vom Baum runtergefallen sind, darf man sie nehmen oder muss man sie dem Besitzer überlassen? Da hier die Gefahr besteht, dass diese Früchte, nachdem sie runtergefallen sind, schnell kaputt gehen und verderben, hat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu das Urteil gefällt, dass man diese heruntergefallenen Früchte aufsammeln darf, unter der Bedingung, dass man sich dadurch nicht bereichern möchte. Das heißt also, dass man nicht jetzt mit einem Lastwagen angefahren kommt und diesen voll macht, sondern man nimmt gerade so viel mit, wie man gerade zum Beispiel essen möchte. Man nimmt einen Apfel oder zwei, wenn man gerade Hunger hat oder auch keinen Hunger hat, darf man eins, zwei mitnehmen. Damit man, das heißt, die Bedingung ist, dass man sich davon nicht bereichert. Und natürlich ist auch Bedingung dafür, dass man nicht der Grund dafür ist, dass diese Früchte vom Baum gefallen sind. Denn wenn jemand sagt, ich bewege den Ast und dadurch fallen die Früchte herunter, dann ist das natürlich nicht erlaubt. Und warum passt dieses Kapitel gerade zur Zakat an dieser Stelle? Weil es könnte sein, dass jemand durch das Aufsammeln, wenn er viel aufsammelt, egal ob es mit Erlaubnis oder ohne Erlaubnis gewesen ist, dass er auf seine 300 Sa' kommt. Und dann stellt sich die Frage, ob er dafür zakatpflichtig ist. Und die Antwort lautet, nein, denn wie wir später sehen werden, ist der entscheidende Zeitpunkt, an dem man zur Zakat verpflichtet wird, der Zeitpunkt, an dem die Früchte anfangen, reif zu werden. Und wenn sie vom Baum runtergefallen sind, sind sie in der Regel schon reif. Sonst wären sie nicht runtergefallen. Und deswegen braucht man in diesem Fall keine Zakat bezahlen. Allah weiß am besten Bescheid. Zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass sobald die Früchte langsam reif werden, und natürlich, wie werden Früchte reif, das hängt von jeder Frucht ab. Das ist unterschiedlich von Frucht zu Frucht. Und bei manchen Früchten, wie zum Beispiel bei Bananen, ist es die Farbe unter anderem. Die Bananen werden langsam gelblich. Und bei anderen Früchten, wie bei wie bei Äpfeln, sind natürlich keine zakatpflichtige Beispiele. Aber ich wollte nur als Beispiel nennen, wie Früchte langsam reif werden. Bei Datteln zum Beispiel, sie bekommen, je nachdem, in welchem Stadium sie sind, aber sie bekommen einen bestimmten Geschmack. Sie werden langsam süßlich und so weiter und so fort. Das heißt, jede Frucht, Trauben, sie bekommen eine bestimmte Farbe, je nachdem, ob sie rote Trauben sind oder ob es grüne Trauben sind. Und auch der Geschmack wird langsam süßlich und auch die Größe nimmt zu. Das heißt, jede Frucht hat verschiedene Anzeichen, woran man ihr Reifezeichen erkennt. Und dieses Reifezeichen ist sehr wichtig für mehr als ein Kapitel im Fiqh. Unter anderem im Zakat, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ab wann die Zakat überhaupt zur Pflicht wird. Und auch bei Al-Bay'a. Al-Bay'a sind die Kaufverträge, denn Früchte darf man grundsätzlich auch erst verkaufen, wenn sie ihre Reifezeichen aufgetreten sind. Und daran erkennt man auch, wer verpflichtet ist, die Zakat zu entrichten, in dem besagten Fall, den wir gerade gesagt haben, mit dem Aufsammeln der Früchte. Und noch andere Dinge erkennt man in diesem Zeitpunkt, wann eben die Früchte reif werden, und zwar wer bürgt für die Früchte, wenn sie zerstört werden sollten, und so weiter und so fort. Nach manchen Ulama, rahimahullah. Deswegen gehört zur Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man einen sogenannten Charis entsendet zur entsprechenden Jahreszeit. Das ist derjenige, der die Ernteerträge abschätzt. Das heißt, der Imam der Muslime schickt einen Charis zu den Bauern, bei dem die Palmen zum Beispiel langsam aber sicher reife Datteln hervorbringen. Und dann schaut er sich die Ernteerträge an und schätzt, wie viele Sa', das ist das Holmaß, was wir erwähnt haben, wie viel Sa' an Datteln es nach der Ernte in etwa sein werden. Das ist die Aufgabe des sogenannten Charis. Warum ist dieser Zeitpunkt wichtig? Oder warum ist dieses Schätzen auf Arabisch Al-Khars, warum ist das so wichtig? Weil sobald feststeht, wie viel Ernteerträge in etwa dieser Garten hergeben wird, dementsprechend verpflichtet der Imam den Bauern zur Zakat. Das heißt, er schaut zum Beispiel, dieser Garten wird zum Beispiel, sagen wir mal, 800 Sa' hergeben, oder machen wir es, sagen wir mal, 800 Sa' hergeben, dann schauen wir und er schätzt, wie viel von diesen Datteln bis zur Ernte verderben werden, dadurch, dass Vögel davon fressen oder die werden befallen oder was auch immer passiert, aufgrund von Witterungen. Und dann zieht er davon etwa ein Drittel oder ein Viertel ab, in diesem Maß etwa, und davon zahlt er dann, legt er dann die Zakat-Summe fest. Über die Summe haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist der Zakat-pflichtige Teil. Und der Zeitpunkt, an dem der Charis die Menge der Ernteerträge bestimmt, ist deswegen entscheidend, weil danach darf der Bauer quasi mit den Datteln, wenn es Datteln war, machen, was er möchte. Wenn er will, kann er sie alle verschenken, wenn er will, kann er sie auch schon alle verkaufen, weil er muss ja nicht genau diese Datteln, die auf dem Baum hängen, hergeben. Er kann auch sie verkaufen und dann mit dem Geld andere Datteln, gleichwertige, kaufen und später als Zakat bezahlen. Weil vielleicht hat er gerade einen Kunden, der ihm etwas abkaufen möchte und er möchte schon Handel treiben. Deswegen ist dieser Zeitpunkt entscheidend, an dem der Imam den Charis schickt. Und diese Angelegenheit ist natürlich eine Angelegenheit der Leute, die Erfahrung damit haben. Also die Experten, die so etwas schätzen, die kommen auf genaueste Schätzungen. Also es gibt genug Erfahrungen auf diesem Gebiet, sodass jemand, der das von Beruf macht, schätzt eine bestimmte Menge an Sa' und dann holst du einen anderen Experten, der den Garten auch, die Erträge auch erschätzen soll, und da kommt er auf genau die gleiche Anzahl von Sa'. Auf genau die gleiche Anzahl von Sa'. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in dieser Hinsicht ein Experte. Abu Humaid al-Sa'idi berichtet, er sagte, ich war mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Feldzug von Tabuk. Das ist der letzte Feldzug des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er zum Tal der Dörfer kam, war dort eine Frau in ihrem Garten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Freunden, schätzt. Da schätzte er sallallahu alaihi wasallam und kam auf 10 Wasq. Auf 10 Wasq. Wir haben ja gesagt, 5 Wasq ist die Zakat-Grenze. Und als sie dann auf dem Rückweg waren, haben sie dann geerntet und dann kam es genau auf 10 Wasq. Kein Wasq mehr und keiner weniger. Und das lässt einen wirklich verwundern, nicht, dass man das schätzen kann, das ist eine Sache von Erfahrung, aber dass der Prophet a.s.w. Nicht nur ein Staat geführt hat und regiert hat, sondern dass er auch sallallahu alaihi wasallam Imam einer Moschee war und ein Experte war, was diese Schätzungen angeht und gleichzeitig auch sich auskannte in dem Kapitel der Kaufverträge, Al-Bay', und dass er gleichzeitig alayhi salatu wassalam ein Heeresführer war, alayhi salatu wassalam, und dass er gleichzeitig ein Vater war und gleichzeitig ein Ehemann war und das nicht von einer Ehefrau, und gleichzeitig ein Freund war und all diese Angelegenheiten zusammen und Richter war und Mufti war, das ist die unglaubliche Kapazität des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, denn unser einer hat vielleicht den Bruchteil einer dieser Eigenschaften, aber schon gar nicht diese Eigenschaften alle ineinander vereint. Da wir nun wissen, dass dieser Ernteertrag ab 5 Wasq, ab 5 aufwärts, also plus, also größer gleich 5, als zakatpflichtig ist, stellt sich die Frage, wie hoch ist die Abgabe? Wie hoch ist die Abgabe? Wir haben gesehen, dass die Abgabe bei den Tieren unterschiedlich ist und genauso ist auch bei der Ernte unterschiedlich. Und zwar die entscheidende Unterteilung ist, dass manche landwirtschaftlichen Erzeugnisse, bei manchen musste man selbst diese Pflanzen und Bäume bewässern. Für diejenigen, für die man selbst bewässern, die man selbst bewässern musste, entfällt die Zakat weniger aus als bei den Pflanzenbäumen, die man einfach vom Himmel hat bewässern lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass wenn etwas von alleine, das heißt durch den Regen oder durch Flüsse bewässert wird oder anders, das heißt man selbst musste dazu keine Leistung beitragen, dann muss man davon ein Zehntel der Ernteerträgnisse abgeben. Und sollte man es selbst bewässern müssen, dann nur die Hälfte eines Zehntels, also ein Zwanzigstel. So berichtet Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, von dem, was von Regenwasser, Flüssen und Wasserquellen begossen wird oder Pflanzen, die nicht künstlich begossen werden, muss man ein Zehntel abgeben. Von dem, was durch Tiere bewässert wird oder etwas, das bewässert werden muss, muss man die Hälfte eines Zehntels abgeben. Und dazu gehören auch Sprenkelanlagen heutzutage, die man installieren muss und instand halten muss. All diese Dinge, für die man einen Kostenaufwand hat oder auch einen Leistungsaufwand hat, wie Eimer, die man schleppen muss, dann braucht man dafür nur die Hälfte eines Zehntels abgeben. Ansonsten muss man dafür ein Zehntel der Ernte abgeben. Ja, wir haben bereits schon vorhin angedeutet, die Frage ist, wann die Zakat zur Pflicht wird. Wann ist der entscheidende Zeitpunkt, an dem die Zakat zur Pflicht wird? Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem die Reifezeichen auftreten. Wie gesagt, Reifezeichen kann die Farbe sein, kann der Geschmack sein, kann der Geruch sein, kann die Größe sein, die Länge sein, die Süße und so weiter und so fort. Das kennen diejenigen Leute, die sich damit eben auskennen und beschäftigen. Wenn wir schon bei Ernteerzeugnissen sind, stellt sich die Frage, es gibt auch Wertvolles, das aus der Erde kommt, aber nicht unbedingt essbar ist. Und das sind die sogenannten Bodenschätze. Auf Arabisch Ma'adin und der Plural davon sind die Ma'adin. Die heißen deswegen so, weil Adana auf Arabisch bedeutet bleiben. Deswegen heißen die Garten Edens, auf Arabisch Eden ist Aden ursprünglich, und deswegen heißen sie die Gärten, in denen die Menschen eben bleiben, deswegen heißen sie die bleibenden oder die ewigen Gärten. Und diese Gärten, beziehungsweise das Wort Adana bedeutet bleiben, warum? Weil die Bodenschätze im Boden bleiben, wenn jemand sie aus dem Boden herausholt, im Gegensatz zu den Früchten, den Ernteerträgen. Die meisten von ihnen wachsen, also viele von ihnen wachsen oberhalb der Erde, auch wenn es manche gibt, die unterhalb der Erde wachsen. Was Bodenschätze angeht, so ist die bevorzugte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dass man für jede Art von Bodenschatz Zakat zahlen muss, sofern der Nisab von Silber oder Gold erreicht worden ist. Das heißt also, wenn man Gold findet als Bodenschatz oder Silber findet als Bodenschatz oder Eisen findet als Bodenschatz oder Nickel oder was auch immer, Erdöl, egal was man an Bodenschätzen findet, sobald der Wert davon den Nisab erreicht hat von Gold oder Silber, muss man dafür die Zakat von Gold und Silber bezahlen. Muss man die gleiche Abgabe leisten wie bei Gold und bei Silber. Und die Grundlage für diese Aussage oder für diese bevorzugte Ansicht ist die allgemeine Aussage Allahs Azza wa Jal, in der er sinngemäß übersetzt sagte, in Surat Al-Baqarah 267, oder ihr glaubt, spendet von den guten Dingen, die ihr erworben habt, und von dem, was wir euch und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und die erwähnten Dinge wie Nickel und Blei und anderes und Gold und Silber gehören zu den Dingen, die Allah Azza wa Jalla uns aus der Erde hervorgebracht hat. Insofern obliegt einem darin auch die Zakat unter den genannten Bedingungen. Wir reden aber hier von Bodenschätzen aus dem Festland. Ansonsten andere Bodenschätze aus dem Meer, für die braucht man keine Zakat bezahlen, wie zum Beispiel Perlen oder Korallen oder auch Schätze im allgemeineren Sinne, die von Tieren stammen auf dem Land, wie zum Beispiel der Moschus oder Amber oder andere Dinge, für die braucht man keine Zakat entrichten. Nur für die Bodenschätze aus dem Festland, wie bereits erwähnt. Nun gehen wir über, inshallah, zu dem zweiten Teil des heutigen Vortrages. Und zwar geht es um die Zakat für Gold und Silber und heutiges Geld. Wie wir wissen, haben die Menschen früher mit Gold und Silber direkt gehandelt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, die Frage, die sich damals gestellt hat, war, dass Gold und Silber mit sich rumzutragen, gerade wenn es große Beträge sind, ist ein großer Aufwand und auch ein großes Risiko. Deswegen hat man im Laufe der Zeit die Gold- und Silbermünzen durch Scheine ersetzt, durch sogenannte Schuldscheine ersetzt. Und damit man eben nicht das Gold selbst mit sich rumtragen muss, und das Tragen von Blättern ist sicherlich einfacher. Und später kam auch die Münzprägung noch dazu. Und das ist ein großes Thema für sich, wie dem auch sei, das ist eine Phase, die passiert ist. Und später kam noch eine weitere Phase hinzu, dass nachdem diese Schuldscheine durch Gold und Silber gedeckt waren, sind sie heute, so viel ich weiß, nicht mehr gedeckt oder zum Teil nicht mehr gedeckt. Das sind drei Phasen, die in der Geschichte durchgemacht worden sind. Und die Grundlage dafür ist aber die Zakat für Gold und Silber. Und deswegen müssen wir uns zuerst einmal über die Zakat von Gold und Silber beschäftigen und parallel dazu über die Zakat für Geldscheine reden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen. Das Wort auf Arabisch Besitz bedeutet Amwal, und das ist der Plural von Mal. Und wir haben gesagt, Mal ist alles, was islamisch gesehen wertvoll ist. Denn Mal kommt vom arabischen Verb Mala und Mala heißt neigen. Und das Geld heißt deswegen Mal, weil die Herzen dazu neigen, danach zu streben. Und das ist eine allgemeine Ayah, eine Aam-Ayah, unter die selbstverständlich Gold und Silber fällt, denn das gehört zum Mal, zweifellos. Und über Gold und Silber speziell heißt es im Koran al-Karim, in der 34. Ayah Surat al-Tawbah, und diejenigen, sie gemäß, diejenigen, die Gold und Silber horten, versammeln und speichern, dass es immer mehr wird, und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, verkündet schmerzhafte Strafe. Und das nicht auf Allahs Weg aufgeben, das heißt, den Pflichtanteil davon abzugeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat also in der ersten Ayah zur Zakat aufgefordert und in der zweiten Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala gedroht denjenigen Menschen, die ihre Zakat nicht entrichten. Und deswegen die Gelehrten rahimahumullah ta'ala sind unterschiedlicher Ansicht über diejenige Person, die sich weigert, die Zakat zu bezahlen. Manche Ulama haben gesagt, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu die Weigerer der Zakat deswegen bekämpft hat, weil sie abtrünnig geworden sind durch die Weigerung der Zakat. Auch für Gold und Silber gibt es einen Nisab. Und der Nisab bei Gold beträgt gemäß dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, davon müssen wir erst einmal ausgehen, und es ist auch gut, dass man die alten Währungen erstmal lernt, und zwar 20 Mithqal. 20 Mithqal ist das gleiche wie 20 Dinar. Dinar ist die damalige Gold, sind die damaligen Goldmünzen, die im Umlauf waren. Und man nennt sie auch islamische Dinar. Und auch heutzutage natürlich heißen manche Währungen immer noch Dinar, aber das ist nicht das gleiche wie damals. Das heißt, 20 islamische Dinar von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind der Nisab. Das heißt, wenn man ein Jahr lang den Wert von 20 Mithqal in seinem Besitz gehabt hat, ist man zakatpflichtig und muss dafür das Viertel eines Zehntels abgeben oder in Prozent ausgedrückt 2,5% davon hergeben. Und durch Umrechnungen von 20 Mithqal auf die heutige Grammzahl kommen die Gelehrten auf unterschiedliche Ergebnisse, was auch damit zusammenhängt, dass Gold nicht immer in seiner reinen Form vorkommt, weil Gold ist ein zu weiches Metall, deswegen wird es mit anderen Metallen vermischt. Und als Maßstab für die praktische Handlung halten wir uns an die 85 Gramm an Gold. Das heißt also, wenn jemand 85 Gramm Gold ein Jahr lang in seinem Besitz gehabt hat, dann ist er dafür zakatpflichtig oder auch mehr. Das ist, manche Leute haben auch weniger erwähnt, manche haben auch mehr erwähnt, aber wie gesagt, als praktische Anwendung halten wir uns an diese Zahl, die mehr als ein Gelehrter als Maßstab erwähnt hat. Und der Beweis für diesen Nisab ist der folgende Hadith von Ali radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Teil des Anfangs des Hadithes gesagt hat, den folgenden Hadith: Wenn du ein Jahr lang 200 Dirham hast, musst du hierfür 5 Dirham abgeben. Erstmal, was sind Dirham? Dirham sind die Silbermünzen von damals. Und er sagt dir, wenn du 200 hast, ein Jahr lang, musst du dafür 5 abgeben. Das sind wie viel? Das ist ein Vierzigstel. Und ein Vierzigstel sind genau 2,5%. Und dann sagt er, wenn du ein Jahr lang 20 Dinar hattest, musst du einen halben Dinar abgeben. Das ist wieder das Gleiche. Die Hälfte von einer halben Dinar von 20 Dinar ist über ein Vierzigstel. Wenn es mehr sind, sagt er, musst du den Anteil abgeben, der dieser Rechnung entspricht. Und gemeint ist damit richtigerweise nicht, dass man erst den nächsten halben Dinar zahlen muss, wenn man 20 ganze weitere Dinar hat, sondern gemeint ist der prozentuelle Anteil davon. Insofern kann es zu kleineren Brüchen als nur die Hälfte eines Dinar kommen. Das heißt, in anderen Worten, man merkt sich einfach, dass es ein Vierzigstel oder 2,5% sind. Und dann sagt der Prophet s.a.w. oder Ali ibn Abi Talib, man muss für sein Vermögen erst Zakat zahlen, wenn es ein Jahr im Besitz war. Das heißt, stell dir mal vor, jemand schenkt dir Gold, 100 Gramm Gold, und einen Tag bevor das Zakat-Jahr zu Ende ist, gibst du dieses Gold her und kaufst dadurch ein Auto, dann brauchst du dafür keine Zakat mehr bezahlen, weil es nicht ein Jahr lang in deinem Besitz gewesen ist. Das ist die Bedingung dafür, dass es zur Pflicht wird. Beim Silber, das war beim Gold haben wir gerade 85 Gramm, und bei Silber kommt die Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, auf 595 Gramm. 595 Gramm, das heißt also 200 Dirham entsprechen 595 Gramm Silber. Jetzt haben wir die zwei Nisab, sowohl für Gold als auch für Silber, erfahren. Die Frage ist jetzt als nächstes, wenn jemand sowohl Gold als auch Silber besitzt, das heißt zum Beispiel, jemand hat, normalerweise ist Gold teurer als Silber, angenommen, jemand hat nicht 595 Gramm Silber, sondern nur 590 Gramm Silber. Aber er hat 10 Gramm Gold. Dann ist mit Sicherheit, also mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn man das Gold jetzt durch Silber austauschen würde, käme man locker über die 595 Gramm Silber, weil Gold, wie gesagt, viel teurer ist in der Regel als Silber. Die Frage ist, betrachtet man diese beiden Arten von Mal getrennt? Das heißt, erst wenn jede Kategorie für sich alleine die Bedingungen der Zakat-Pflicht erfüllt hat, verpflichten wir den Eigentümer zur Zakat, oder legen wir diese beiden Kategorien zusammen, wenn es darum geht zu bestimmen, ob jemand Zakat zahlen muss oder nicht. Und richtigerweise betrachten wir diese beiden als getrennte Kategorien. Und wir fügen das Gold und Silber nicht zusammen. Und das ist unter anderem aufgebaut auf verschiedenen Beweisen, unter anderem darauf, dass man das auch bei den Tieren nicht macht. Also ich kenne keine Ansicht, dass man, wenn jemand zum Beispiel 39 Schafe besitzt und 4 Kamele hat, und zweifellos ist ein Kamel wertvoller als ein Schaf, und trotzdem 4 Kamele ersetzen nicht das eine Schaf, durch das man zakatpflichtig werden würde. Warum? Weil es zwei verschiedene Arten von Mal sind, und Gold und Silber sind auch verschiedene Arten von Mal. Und auch bei den Riba-Gesetzen, bei den Zinsregelungen im Islam, wird auch Gold und Silber unterschiedlich behandelt. Deswegen darf man mit Gold Silber kaufen und mit Silber Gold kaufen, auch wenn die Mengen nicht gleich sind. Aber das wird inshallah ta'ala eines Tages im entsprechenden Kapitel besprechen. طيب, die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Stell dir vor, du hast eine bestimmte Menge an Gold, und das gilt auch parallel fürs Geld. Du hast eine bestimmte Menge an Gold, und das hast du jetzt im Laufe des Jahres wurde es mehr. Dann kommt es jetzt darauf an, woraus diese neuen Goldstücke in Anführungsstrichen entstanden sind. Entstehen sie aus dem ursprünglichen Kapital, fügen wir den Gewinn dem ursprünglichen Kapital hinzu. Und es bekommt das gleiche Zakat-Jahr. Kommt dieser zusätzliche Anteil an Gold nicht aus dem ursprünglichen Anteil des Goldes, sondern anderweitig hat man es erworben, wie zum Beispiel, indem man es geerbt hat oder geschenkt bekommen hat, dann betrachten wir es als zwei verschiedene Arten von Mal, beziehungsweise haben verschiedene Zakat-Jahre. Ein Beispiel dafür: Jemand hat am Anfang des Jahres 100 Gramm Gold geschenkt bekommen. dann beginnt sein Zakaja ab jetzt. Das heißt, ab jetzt zählt er Tag 1, Tag 2, Tag 3, bis ein Mondjahr vorbeigegangen ist. Am Ende des Jahres hat er aber nicht mehr 100 Gramm Gold, sondern hat 150 Gramm Gold. Und die Frage ist jetzt, diese zusätzlichen 50 Gramm Gold, sind sie aus den ersten 100 entstanden? Wie kann das passieren? Indem er die 100 investiert hat und am Ende des Jahres hat er 150. Dann muss er vom gesamten Betrag, das heißt von den gesamten 150 Gramm Gold Zakat bezahlen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn der Gewinn aus dem Kapital entstanden ist, erhält der Prophet und der Kapital dasselbe Zakaja. Das Zakaja ist das gleiche. Das heißt, wir sagen nicht am Ende des Jahres, diese 50 hast du erst ein halbes Jahr später erworben, deswegen beginnt das Zakaja für die anderen 50 erst ein halbes Jahr später. Das sagen wir nicht. Sondern weil es aus dem ursprünglichen Geld entstanden ist, bekommt es dasselbe Zakaja. Und der zweite Fall wäre, wenn man im ersten Monat 100 Gramm Gold geschenkt bekommt oder erworben hat durch Arbeit und nach 6 Monaten macht man eine andere Arbeit oder man hat einen anderen Auftrag, man ist Freiberufler und bekommt dafür wieder 50 Gramm Gold oder meinetwegen auch 500 Euro zusätzlich, spielt ja keine Rolle, ob wir über Geld reden oder über Euro reden, dann ist jetzt sind jetzt die zweiten 50 Gramm Gold nicht aus den ersten entstanden. Und deswegen braucht man nach einem Jahr nicht das gesamte Geld, nicht für das gesamte Geld Zakat bezahlen, sondern nur für die ersten 100, beziehungsweise was davon noch übrig bleibt, denn von irgendwas muss man erleben. Und die anderen 50 Gramm, die sind erst fällig, wenn für sie wiederum ein ganzes Jahr verstrichen ist. Das ist die Unterscheidung, ob wir sagen, ob das Geld aus dem ersten entstanden ist oder aus einem anderen. Und das Entscheidende ist jetzt für uns hier nämlich die Gehälter. Das übertragen wir auf die heutige Zeit. Und deswegen ist dieses Thema, was ich gerade als Beispiel erwähnt habe mit den 100 Gramm, 50 Gramm, ist aufgebaut auf was? Ist aufgebaut auf die Zakat für die Tiere. Und erst wenn wir die Zakat für die Tiere verstanden haben, wissen wir auch, wie wir die Zakat für unser heutiges Geld bezahlen können. Denn manche Leute denken sich, warum reden wir überhaupt über Tiere? Wer von uns hat schon Schafe und Kamele und Büffel im Garten? Sicherlich die wenigsten von uns, wenn nicht gar keiner. Aber wenn du diese Thematik von früher nicht verstanden hast, kannst du auch die Thematik von heute nicht verstehen. Und deswegen ist der alte Fiqh neu und modern. Und du musst ihn erlernen. Du kannst nicht sagen, das sind Aussagen der frühen Gelehrten, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Das wäre eine Aussage eines unwissenden Menschen, der nicht weiß, was er in Wirklichkeit sagt. Denn du kannst die heutige Thematik mit dem Geld nicht erklären und nicht verstehen, wenn du nicht die Thematik mit den Tieren verstanden hast. Denn die ganze Thematik ist aufgebaut auf dem gleichen Prinzip, das wir letztes Mal schon erwähnt haben. Stell dir mal vor, jemand hat 39 Schafe. Warum sage ich immer 39? Weil ab 40 ist der Nisab von Schafen erreicht. Stell dir mal vor, jemand hat 39 Schafe und ein Tag vor Ende des Jahres sind es 40. Muss er jetzt Zakat dafür bezahlen oder nicht? Muss er Zakat bezahlen oder nicht? Du musst antworten, es kommt darauf an, wodurch dieses 40. Schaf entstanden ist. Ist es das Kind eines der 39? Dann bekommt es kein eigenständiges Zakaja und dann hast du Glück oder Pech, wie du es auch nennen möchtest. Eigentlich ist es eine gute Sache, wenn man Zakat zahlt, aber dann ist das 40. Geborene gleichzeitig das erste, was auch gleich wieder verschwinden darf, in Anführungsstrichen. Das heißt, es bleibt dann doch bei 39, weil du es als Zakat abgeben musst. Aber wenn es nicht aus den 39 entstanden sind, sondern du hast einfach noch mehr Geld investiert und du wolltest ein zusätzliches Schaf kaufen, weil du ein männliches Schaf brauchst zum Beispiel, dann brauchst du keine Zakat bezahlen. Und das gleiche gilt, wie gesagt, für die Gehälter. Und das bringt uns jetzt auf die Zakat der heutigen Monatsgehälter. Die Zakat der heutigen Monatsgehälter, die viel verbreitet ist, oder die Gehälter, die Form des Bezahlens, die heutzutage sehr verbreitet sind. Erstens einmal, viele oder die meisten Menschen wahrscheinlich bekommen ihre Zakat, Entschuldigung, bekommen ihre Gehälter nach den Sonnenmonaten. Ich möchte aber trotzdem nochmal daran erinnern, dass ein Jahr, wenn wir von einem Jahr bei Zakat sprechen, von Gold und von Silber und von Tieren, da reden wir vom Mondjahr. Wir reden nur von Sonnenjahren, wenn wir von den Ernteerträgen sprechen. Wir reden jetzt zwar vom Mond, von Monatsgehältern, auch wenn sie meistens durch die Sonne, anhand der Sonnenmonate verteilt werden, aber achtet darauf, dass die Zakat pro Mondjahr bezahlt wird. Deswegen, auch wenn ich jetzt vielleicht ein Beispiel nenne, ich mache es jetzt nicht, aber selbst wenn man ein Beispiel nennen würde mit Januar, Februar und so, dann kann das als Beispiel richtig sein, muss aber nicht. Ich mache jetzt ein Beispiel und nenne einfach der Einfachheit halber, weil nicht jeder von uns kennt die arabischen oder die islamischen Monate. Deswegen sage ich jetzt einfach im ersten Monat, im zweiten Monat, im dritten Monat. Und ihr wisst, dass ich damit die Mondmonate meine. Wir sind ja auch 12, Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage. Fall Nummer 1. Jemand hat Geld und investiert dieses Geld und bekommt aus diesem Geld Gewinn. Dann haben wir gesagt, dieser Gewinn wird dem Kapital hinzugefügt und man muss für das gesamte Geld, das heißt das Kapital plus den Gewinn seiner Zakat bezahlen, auch wenn der Gewinn nicht ein Jahr im Besitz gewesen ist. Das haben wir schon geklärt. Der zweite Fall ist jetzt bei den Monatsgehältern. Da ist eben nicht der Fall. Da erhalte ich jeden Monat ein Gehalt. Und dieses Geld ist nicht entstanden aus dem ersten Geld. Das heißt, ich habe im ersten Monat mein Gehalt bekommen von 5.000 Euro, im zweiten Monat auch, im dritten Monat auch, im vierten Monat auch. Jeder Monat ist unabhängig vom anderen. Jede 5.000, die ich erhalten habe, wenn wir aufs Konto schauen, finden wir nichts, aber jedes Gehalt, was ich bekommen habe, ist unabhängig vom anderen. Das Geld ist absolut unabhängig vom anderen. Deswegen ist auch das Zakat-Jahr jedes Monats unabhängig vom anderen. In anderen Worten, brauche ich die Zakat des ersten Monats erst im ersten Monat des darauffolgenden Jahres bezahlen und die Zakat des zweiten Monats erst im zweiten Monat des darauffolgenden Jahres bezahlen und die Zakat des dritten Monats erst im dritten Monat des darauffolgenden Jahres bezahlen und so weiter und so fort. Das ist, wie man nennt, die Pflicht. Das heißt, erst dann ist es für mich Pflicht, die Zakat zu entrichten. Das würde in der Praxis aber natürlich bedeuten, dass man jeden Monat schaut, was man noch vom Gehalt vor 12 Monaten übrig hat. Und diese Rechnung ist schwierig und deswegen entscheiden sich die meisten Leute nicht für diese Art der Berechnung, sondern sagen, ich mache mir das Leben einfacher und bin auch gleichzeitig großzügiger. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man es nach dieser Art, wie ich es gerade eben erklärt habe, macht, die komplizierter ist, zahlt man das an Zakat, was man wirklich zahlen muss. Und wahrscheinlich keinen Cent mehr. Aber wenn man es nach der einfacheren Methode macht, wie ich es gleich erklären werde, inshallah, dann macht man sich das Leben einfacher bei der Zakat-Entrichtung, aber gleichzeitig zahlt man mit großer Wahrscheinlichkeit mehr, als man eigentlich zahlen muss. Mehr, als man eigentlich zahlen muss an Zakat. Das ist ja keine Sünde. Man darf ja mehr spenden für Allah Azza wa Jal. Nur man sollte wissen, dass eben man in der Regel mehr gespendet hat, als man eigentlich muss. Die zweite einfachere Art ist, dass man einfach, wenn man zum Beispiel angefangen hat, Geld zu verdienen, am 1.1., dann zahlt man Zakat, dann schaut man ein Jahr später, das heißt wieder am 1.1., beziehungsweise am 29. oder 30.12., weil die Mondmonate haben ja nur 29 oder 30 Tage, schaut man insgesamt, wie viel Geld man hat, aus allen 12 Monaten von vorher, und nicht nur aus dem ersten Jahr, aus dem ersten Monat des letzten Jahres, sondern man schaut einfach seinen gesamten Geldbestand an und zahlt vom gesamten Geld seine Zakat. Das heißt, ich schaue auf meinen Gesamtkontostand, zahle dafür 2,5% an Zakat und dann habe ich meine Pflicht erfüllt für den Monat vor 12 Monaten und alle anderen 11 Monate in Wirklichkeit habe ich die Zakat früher bezahlt, als ich sie eigentlich zahlen muss. Und das ist auch ein Hinweis, weil manche Leute, manche Ulama erlauben nicht, dass man Zakat früher bezahlt, als man sie eigentlich zahlen muss. Dann sollte man aber auch darauf hinweisen, dass aufbauend auf diese Ansicht darfst du das gar nicht so machen, wie das die meisten Menschen machen. Also ich will damit sagen, auch wenn ich die Ansicht nicht vertrete, aber ich will nur sagen, man muss immer wissen, was man sagt und was sich daraus ergibt. Ja? Das heißt also, wenn jemand die Ansicht vertritt und dir sagt, man darf Zakat nicht im Voraus bezahlen, weil es ja noch gar keine Pflicht gewesen ist, dann musst du wissen, das bedeutet für die Praxis, wenn du Gehälter hast, darfst du dafür Zakat nicht im Voraus bezahlen. Das heißt, du darfst nicht einfach einmal im Jahr gucken, was du hast und zahlst einfach davon 2,5%. Das geht dann nicht mehr. Weil dann hast du in Wirklichkeit für den Monat vor 12 Monaten die Zakat rechtzeitig bezahlt, aber für den Monat vor 11 Monaten einen Monat zu früh und für den Monat vor 10 Monaten 2 Monate zu früh und für den Monat vor 9 Monaten 3 Monate zu früh und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, richtigerweise, das geht, man darf es, ist auch kein Problem, macht einem das Leben auch Alhamdulillah einfacher, aber man muss halt wissen, dass man dann Zakat frühzeitig bezahlt hat und am Ende des Jahres kann man dann nicht sagen, ich habe nachgerechnet und habe gesehen, dass ich zum Beispiel 1000 Euro zu viel Zakat bezahlt habe, jetzt möchte ich die 1000 Euro vom Armen wieder zurückhaben. Das geht nicht mehr. Okay? Das heißt, da sollst du dir vorher überlegen, was du machst. طيب, inshallah ta'ala ist diese zweite Variante klar geworden und ist auch die einfachere, zweifellos. Dann stellt sich hier die Frage, um wieder zu Gold und Silber zurückzukehren, manche von uns haben, gerade unsere Schwestern haben Schmuck. Und zwar, sie haben Gold und Silber Schmuck. Und da stellt sich die Frage, ob man dafür Zakat bezahlen muss. Und wir haben gesagt, wir beschränken uns immer hier bei dieser Unterrichtsreihe auf eine Ansicht, dass wir danach handeln. Und deswegen, wenn man andere Sachen hört, darf man sich nicht verwundern. Sondern wir beschränken uns absichtlich auf eine Ansicht, damit man inshallah ta'ala danach handeln kann. Und diese hat auch seinen Beweis und mehr ist von dir auch nicht gefordert. Dir gefordert, dass du dein Wissen nimmst von einem Gelehrten und dass, wenn du deine Religion erlernen möchtest, dass du auch den dazugehörigen Beweis kennst. Von dir wird nicht gefordert, dass du die Ansicht der anderen kennst und sie auch widerlegen kannst. Das ist eine Stufe, die sollst du inshallah ta'ala anstreben, aber erst einmal sollst du lernen, was für dich entscheidend ist, den dazugehörigen Beweis, damit du vor Allah subhanahu wa ta'ala argumentieren kannst, warum du etwas so und so gemacht hast und nicht anders. Und wenn du noch Zeit hast, danach kannst du auch links und rechts schauen, was andere Ulama rahimahullah ta'ala gesagt haben. Und der Beweis für unsere Ansicht ist die folgende Überlieferung des Urgroßvaters von Amr ibn Shu'aib, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er berichtet, dass eine Frau mit einer ihrer Töchter zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging. An der Hand ihrer Tochter waren 2 dicke Armreifen aus Gold. Das heißt, es handelt sich jetzt hier um Schmuck, das die Frau trägt. Und das ist genau der entscheidende Punkt für unsere Diskussion. Muss man für Schmuck, den die Frau trägt, Zakat bezahlen? Weil es geht uns nicht um den Schmuck, den die Frau nicht trägt. Und es geht uns auch, ich meine natürlich Gold- und Silberschmuck, den die Frau nicht trägt. Das interessiert uns nicht. Uns interessiert auch nicht Gold und Silber, der kein Schmuck ist. Das ist alles klar, dass man dafür Zakat bezahlen muss, denn darum geht es ja. Uns interessiert jetzt nur, eine Frau sagt, ich habe diese Armreifen und ich habe Ohrringe und ich habe Goldketten, die trage ich selbst. Das sind meine Schmuckstücke, die ich auch verwende. Muss ich jedes Jahr dafür Zakat bezahlen oder nicht? Das ist die Frage. Und als diese Frau jetzt mit zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, war an der Hand einer ihrer Töchter 2 dicke Armreifen aus Gold. Da fragte sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte: Entrichtest du hierfür die Zakat? Sie antwortete: Nein. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: Hättest du gerne, dass Allah dir am Tag der Auferstehung zwei Armreifen aus Feuer anlegt? Und dann sagte der Sahabi radiallahu ta'ala anhu, Amr ibn Shu'aib, sein Urgroßvater, daraufhin zog sie beide aus, warf sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu und sagte, sie sind für Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith ist also in dieser Hinsicht eindeutig, das heißt hinsichtlich der Thematik, ob man für Gold, Schmuck, den man trägt, Zakat zahlen muss. Der Zakat zahlen ist eindeutig. Und der Hadith hat auch keinen Unterschied gemacht, ob man den Schmuck meistens trägt, die meiste Zeit des Jahres trägt, wie zum Beispiel Ohrringe oder Halsketten, oder ob man sie nur zu bestimmten Anlässen trägt. Denn die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht näher gefragt hat, bedeutet, dass die Fallunterscheidung irrelevant ist. Und das nennt man auf Arabisch diese Regel: Tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzalu manzilat al-umum fi al-maqal. Das heißt, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht näher detailliert gefragt hat, ob sie das meistens trägt oder nicht trägt, bedeutet, dass es irrelevant ist, ob sie es meistens trägt oder nicht trägt. Weil sonst hätte er, alaihissalatu wassalam, diese Frage gestellt, denn sie ist von entscheidender Bedeutung und nicht selten benutzt eine Frau ihren Schmuck nur zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Feiern. Es gibt Schmuck, den trägt sie in ihrer Schmuckdose oder Büchse, oder in ihrem Schmuckkasten, und den trägt sie nur zu bestimmten Anlässen. Deswegen, und dazu kommt noch hinzu, beim Diskutieren verschiedener Ansichten muss man auch immer wissen, was ist grundsätzlich der Fall. Das heißt, was ist normalerweise der Fall? Ist es eine Pflicht für, gehe ich davon aus, bevor ich anfange, diese Thematik zu erläutern, zu diskutieren, gehe ich davon aus, dass ich für Gold- und Silberschmuck, den die Frau trägt, und wenn es das ganze Jahr ist, Zakat zahlen muss oder nicht? Die Antwort dort: Ich gehe davon aus, dass ich es zahlen muss. Warum? Weil Allah Azza wa Jal gesagt hat: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقًا. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen. Das gehört zum Besitz dazu. Deswegen, wenn jemand sagt, man braucht dafür keine Zakat bezahlen, muss er den Beweis dafür erbringen, dass man dafür keine Zakat zahlen muss. Und wir haben sogar einen Hadith gefunden, der dafür spricht. Trotzdem, nur zur Information, ich würde mich trotzdem nicht auf eine Diskussion an eurer Stelle einlassen bei solchen Angelegenheiten, bis man nicht auch die andere Ansicht studiert hat und verstanden hat, warum man die eine oder Ansicht vertritt. Das gilt, wie wir gesagt haben, für Gold und Silber, Schmuck, und gilt nicht für alle anderen Edelmetalle und Edelsteine. Wir reden also hier von Gold und von Silber und vom Geld, weil Geld ein Zahlungsmittel ist, auf Arabisch Thaman. Wir reden aber nicht von Platin, Kristall, Perlen, Diamanten, Rubin und andere. Diese wertvollen Steine, für sie braucht eine Frau, wenn sie es als Schmuck trägt, keine Zakat bezahlen, sondern das sind Gegenstände, die, wie jede andere Art von Gegenständen auch, sollte man sie als Ware verkaufen wollen, dann fällt dafür die Zakat für Ware an, nach bestimmten Voraussetzungen, die wir inshallah ta'ala beim nächsten Mal besprechen werden. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.